Der Knast ist der Mörder deiner Jugend! Du weißt, es wird nichts anderes geben. Sie nahmen dir dein kleines Leben. Nationalisten aus dem Krieg. Nationalisten aus dem Krieg. Nationalisten aus dem Krieg. Geh zu den Ort, wo die Sonne niemals lacht. Wo man aus Menschen Verbrecher macht. Wo man verliert Moral und Jugend. Das ist der Knast, der Mörder deiner Jugend. Das ist dein Leben. Wer noch stolz in sich trägt, der das aufgeben. Niemand im Weg. Kennst du den Ort, wo die Sonne niemals lacht? Wo man aus Menschen Verbrecher macht? Wo man verliert Moral und Tugend? Das ist der Knast, der Mörder seiner Jugend. Ich gehe, du fragst dich, warum ich so vor dir stehe und sitze hinter den grauen Mauern, wo Stunden so lange wie Jahre dauern. Wo man aus Menschen Verbrecher macht, wo man verliert Moral und Tugend. Das ist der Knast, der Mörder deiner Jugend. Diese Stille ist fast unerträglich. Warten auf nichts ist ein Leben täglich. Warten ohne Erwartung ans Leben. Kein Tag wird dir eine Freude geben. Noch einmal Nationalisten! Aus dem Krieg! Nationalisten! Aus dem Krieg! Nationalisten! Aus dem Krieg! Kennst du den Ort, wo die Sonne niemals lacht? Wo man aus Menschen Verbrecher macht? Wo man verliert Moral und Tugend? Das ist der Knast, der Mörder deiner.